Der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, Abdelaziz Bouteflika, und der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila Kabange, richteten jüngst Glückwunsch-Telegramme an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin gratulierten sie Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf das Herzliste und wünschten ihm Erfolg bei seiner edlen Arbeit für das Wohlergehen des koreanischen Volkes.